Yo, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nie übertreiben. Nie übertreiben. Nie übertreiben. Nie übertreiben. Aber ich stelle mir die Frage, wie immer nur übertreiben und dann meint das so drauf. Aber niemals ein Leben einfach sagen, das ist nur eine Szene, die man erzählt, weil sie gar nicht ehrlich wäre. Immer wieder das Gleiche und jeder will sich lieber entfernen. Das Leben ist wieder mal lustig, das kommt einfach und wenn ich will, dann ist das hier jetzt der Schlussstrich. Und es geht immer wieder doof, wie nie mehr wiederholen, aber kein Problem. Ich nehm dein Leben nur extrem, kannst du dann das sehen, dass es einfach geht. Immer wieder das Gleiche, wie es dann ist, wie ich es gerade will, weil es gerade aus mir springt, als wäre es ein Körper, der aus meinem Körper springt, der einfach den Körper trägt, der so krankhaft ist, dass er dann einfach sich entscheidet für das, was er dann wollte oder wie auch